habe ich mir gedacht, ich spiele mal ein Lied, oder ich schreibe mal ein Lied, das heißt Peter ist eine stinkende Zecke. Ich hoffe, hier ist keiner Peter, der sich angesprochen fühlt oder so. Also, okay, tut mir leid, also das ist nicht du, ne? Weil ich hätte ja auch jeden anderen Namen nehmen können. Das geht hier bald so. Alle mal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ja, der Peter, der ist arbeitslos, vom Staat kriegt er das große Moos, färbt sich dann die Haare bunt, sein Bauch, der ist schon kugelrund. Auf unseren Staat, da scheißt er drauf, nur eine Masse reißt er sein Maul auf, alleine ist der feig und klein, ist halt ein Anarcho-Schwein. Der Peter ist Anarcho und Anarchie ist schwer, und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist Anarcho und Anarchie ist schwer, und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ey! Geld verdient er jeden Tag, er bettelt ständig um den Markt. Politisch ist er engagiert, bei der Antifa ist er registriert. Er weiß so viel über unser Land und trotzdem hält er auf die Hand. Die Rechten sind nur sein Unglück, zur Anarchie fehlt nur ein Stück. Der Peter ist Anarcho und Anarchie ist schwer, und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist Anarcho und Anarchie ist schwer, und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ey! Und harten Alkohol findet er am meisten toll. Morgen schon besoffen sein, denn dieses Land ist so gemein. Er bekämpft, was er bekämpfen muss, und pisst in einen Linienbus. Sozialismus träumt er jede Nacht, die PDS hat ihm das beigebracht. Der Peter ist Anarcho und Anarchie ist schwer, und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist Anarcho und Anarchie ist schwer, und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Hey! Nochmal zusammen, Freunde! Peter ist Anarcho und Anarchie ist schwer, und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Peter ist Anarcho und Anarchie ist schwer, und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Hey!